Was ihr Auge mir öffne, was Auge mir öffne, blende mich auch noch der Blick, fragt es mein Trotz, ertrink ich das Licht. Mir schwebt und schwankt und schwirrt es umher, das Fürchten gelehrt. Wie end ich die Furcht, wie fass ich Mut, dass ich selbst erwache, muss die Mein mich erwecken. Thank you.